Loki. Thank you, and fuck you! ganz gut. Die ist doch krank. We'll be right back. Richtig. Get the hell!